Hallo. Hier ist Grüße aus Deutschland mit Rotkäppchen und der böse Wolf. Rotkäppchen und der böse Wolf. Das sind Figuren aus einem Märchen. Ein Märchen ist eine Fantasiegeschichte, die fast immer so beginnt. Es war einmal. In einem Märchen gibt es immer Gute und Böse. Und es endet fast immer gut. Die Guten gewinnen und die Bösen werden bestraft. Klare Sache. Heute erzählt man vor allem Kindern Märchen. Aber früher haben sich auch die Erwachsenen Märchen erzählt. An langen, dunklen Abenden. Ohne Fernseher und ohne PC. Die Geschichte vom Rotkäppchen ist aus einer Märchensammlung. Das ist so etwas wie eine Anthologie. Zwei Brüder, die Gebrüder Grimm, haben alle Märchen, die sie gehört haben, aufgeschrieben. Vorher hat man sich die Märchen ja nur erzählt. Jetzt konnte man sie auch lesen. Übrigens haben sich die beiden Brüder auch wissenschaftlich mit Sprache beschäftigt. Und einer der beiden, Jakob Grimm, ist der Begründer der deutschen Philologie, also der Germanistik. Das alles war Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm erschienen zwischen 1812 und 1815. Das Märchen vom Rotkäppchen geht so. Es war einmal ein Mädchen, das immer eine rote Kappe, eine rote Mütze trug. Deshalb nannte man es Rotkäppchen. Eines Tages ging das Mädchen durch den Wald. Es wollte jemanden besuchen. In diesem Wald lebte aber auch ein Wolf. Ein Wolf? Das ist ein wildes Tier. Es sieht aus wie ein Hund, nur viel gefährlicher. Das Mädchen ging also durch den Wald. Wen wollte es dort besuchen? Ein kleines Mädchen geht durch das Wäldchen. Es hat bunte Blumen in der Hand und ein rotes Käppchen an. Die kranke Oma wohnt im Wald. Sie wartet, denn das Enkelkind kommt bald. Vor dem Wolf hat es keine Angst. Sagt mal, wie heißt das Mädchen? Ein kleines Mädchen. Das Wäldchen, bunte Blumen in der Hand, rotes Käppchen hat es an. Kranke Oma wohnt im Wald, wartet Enkelkind kommt bald. Vor dem Wolf hat's keine Angst, sagt mal, wie das Mädchen heißt. Wen wollte das Mädchen im Wald besuchen? Seine Oma oder seine Großmutter. Kinder sagen zu ihrer Großmutter meistens Oma oder Omi. Und zu ihrem Großvater Opa oder Opi. Aber während das Mädchen noch unterwegs war, kam der Wolf zur Großmutter und hat sie gegessen, sozusagen, zum Abendessen. Bei Tieren sagt man aber nicht essen, sondern fressen. Er frisst, er fraß, er hat gefressen. Und so geht das Märchen weiter. Der Wolf fraß die Großmutter, zog ihre Kleider an und legte sich in ihr Bett. Kurze Zeit später kam Rotkäppchen. Das Mädchen setzte sich ans Bett und sah den verkleideten Wolf an. Dann sagte es: Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann, sagte der Wolf. Und, Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann, antwortete der Wolf. Aha, sagte das Mädchen. Aber warum hast du so eine große Nase? Damit ich dich besser riechen kann, meinte der Wolf. Und, Großmutter, warum hast du auf einmal so einen großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt dürfen Sie einmal böse sein und den Wolf spielen. Ardi hilft Ihnen. Großmutter, warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser... damit ich dich besser sehen kann. Großmutter, warum hast du so große Ohren? Damit ich dich besser hören kann. Aber warum hast du so eine große Nase? Damit ich dich besser riechen kann. Und Großmutter, warum hast du auf einmal so einen großen Mund? Damit ich dich besser fressen kann. Ja, so war das mit dem Rotkäppchen und dem großen bösen Wolf. Nein, du hast ja das Ende nicht erzählt. Das Märchen geht doch gut aus. Es hat ein gutes Ende. Also, der Wolf fraß das kleine Mädchen und dann... Na toll, ein wirklich gutes Ende. Ja, aber das war doch noch nicht das Ende. Wie war das noch gleich? Stimmt, da kamen doch noch 7 Zwerge und der Wolf hat auch die noch gefressen und dann... Nein, da kam niemand mehr. Das ist doch ein anderes Märchen. Das Rotkäppchen hat irgendwie noch gelebt und... Ach, jetzt weiß ich es. Der Wolf hat noch 7 kleine Ziegen gefressen und einen Apfel, aber der Apfel war vergiftet und... Aber nein, Adi, du bringst alles durcheinander. Es war so, Rotkäppchen hat... Ein kleines Mädchen geht durch das Wäldchen, bunte Blumen in der Hand, rotes Käppchen hat es an. Kranke Oma wohnt im Wald, wartet Enkel, Kind kommt bald. Vor dem Wolf hat's keine Angst, sagt mal, wie das Mädchen heißt. Das Mädchen hieß bestimmt Anna. Ach, dann bin ich aber auch der böse Wolf. Grüße aus Deutschland. Eine Produktion des Goethe-Instituts. Buch Marion Hollerung. Ton Ralf Schreier. Regie Edelgard Stadler. Produziert in den Studios des Goethe-Instituts München.